Und Jahwe redete mit Mose also, rede mit Aaron und sprich zu ihm, wenn du die Lampen aufsetzest, so lass die sieben Lampen ihr Licht auf die Vorderseite des Leuchters werfen. Und Aaron that also, auf der Vorderseite des Leuchters setzte er die Lampen auf, wie Jahwe Mose befohlen hatte. Der Leuchter aber war in getriebener Arbeit aus Gold gefertigt. Sowohl sein Schaft, als seine Blüten, alles war getriebene Arbeit, wie es dem Bild entsprach, welches Jahwe Mose gezeigt hatte, so fertigte er den Leuchter. Und Jahwe redete mit Mose also, nimm die Leviten aus den Israeliten heraus und reinige sie. Und zwar sollst du so mit ihnen verfahren, um sie zu reinigen, besprenge sie mit Entsündigungswasser, und sie sollen über ihren ganzen Leib ein Schermesser gehen lassen, ihre Leiber waschen und sich reinigen. Sodann sollen sie einen jungen Stier nehmen und das zugehörige Speisopfer, mit Öl angemachtes Feinmehl, und du sollst einen zweiten jungen Stier nehmen zu einem Sündopfer. Hierauf sollst du die Leviten herantreten lassen vor das Offenbarungszelt und die ganze Gemeinde der Israeliten versammeln. Sodann sollst du die Leviten herantreten lassen vor Jahwe, die Israeliten sollen ihre Hände auf die Leviten stemmen, und Aaron soll die Leviten vor Jahwe weben als Webeopfer von Seiten der Israeliten, damit sie sich der Verrichtung des Dienstes für Jahwe unterziehen. Die Leviten aber sollen ihre Hände auf den Kopf der Fahnen stemmen, sodann richte den einen als Sündopfer, den anderen als Brandopfer für Jahwe her, um den Leviten Sühne zu schaffen. Und du sollst die Leviten Aaron und seinen Söhnen darstellen und sie als Webeopfer für Jahwe weben und sollst die Leviten aussondern aus den Israeliten, damit die Leviten mir gehören. Danach aber mögen die Leviten hineingehen, um das Offenbarungszelt zu bedienen, so sollst du sie reinigen und als Webeopfer weben. Denn sie sind mir ganz zu eigen gegeben aus den Israeliten, anstelle von allem, was zuerst den Mutterschoß durchbricht, von allen Erstgeborenen unter den Israeliten, habe ich sie für mich genommen. Denn mir gehören alle Erstgeborenen unter den Israeliten, von den Menschen, wie vom Vieh. An dem Tag, an welchem ich alle Erstgeborenen in Ägypten tötete, habe ich sie mir geheiligt. Und ich nahm die Leviten anstelle aller Erstgeborenen unter den Israeliten und gab die Leviten Aaron und seinen Söhnen aus den Israeliten zu eigen, damit sie für die Israeliten den Dienst am Offenbarungszelte besorgen und den Israeliten als Deckung dienen, dass nicht eine Plage über die Israeliten kommt, wenn sich die Israeliten dem Heiligtum näherten. Mose aber und Aaron und die ganze Gemeinde der Israeliten verfuhren so mit den Leviten, genauso, wie es Jahwe Mose in Betreff der Leviten befohlen hatte, so verfuhren die Israeliten mit ihnen. Und die Leviten ließen sich entsündigen und wuschen ihre Kleider, und Aaron webte sie als Webeopfer und Aaron schaffte ihnen Sühne behufs ihrer Reinigung. Danach aber gingen die Leviten hinein, um unter der Aufsicht Aarons und seiner Söhne ihren Dienst im Offenbarungszelte zu verrichten, wie es Jahwe Mose in Betreff der Leviten befohlen hatte, so verfuhren sie mit ihnen. Und Jahwe redete mit Mose also, dies ist, was in Betreff der Leviten gelten soll, von 25 Jahren an und darüber soll er eintreten, um bei der Besorgung des Offenbarungszeites Dienst zu tun. Aber von 50 Jahren an soll er der Dienstpflicht ledig sein und braucht nicht mehr zu dienen. Er mag seinen Brüdern im Offenbarungszelte bei der Besorgung der Geschäfte zur Hand gehen, aber Dienst soll er nicht tun. So sollst du mit den Leviten verfahren hinsichtlich ihrer Amtsgeschäfte.